Das äthiopische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung wurde am 13. Juni in Addis Abeba gebildet. Das Komitee beschloss, vom 20. Juni bis zum 11. Juli als Gedenkzeit festzulegen und in diesem Zeitraum Veranstaltungen zur Lobpreisung des edlen revolutionären Lebens von Kim Il-sung und seiner unvergänglichen Verdienste wie Gedenktreffen, Seminar und Fotoausstellung zu organisieren.